SWR 2 Hörspiel. Die Gefangene. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Hörspielbearbeitung Manfred Hess und Hermann Kretschmar. Komposition Hermann Kretschmar. Regie Iris Drögekamp, Hermann Kretschmar. Teil 1. Leben mit Albertine in Paris. Gleich morgens, mit dem Kopf noch zur Wand, und noch ehe ich gesehen hatte, wie der Lichtstreifen über den hohen Fenstervorhängen gefärbt war, wusste ich bereits, was für ein Wetter herrschte. Die ersten Geräusche von der Straße hatten mir das mitgeteilt, je nachdem, ob sie von der Feuchtigkeit gedämpft und verzerrt oder aber vibrierend wie Pfeile durch den hallenden leeren Raum eines weit offenen, eisigen, klaren Morgens zu mir drangen. Schon an dem Rollen der ersten Trambahn hatte ich gehört, ob sie im Regen fröstelte oder ins Blaue aufbrach. Und vielleicht war diesen Geräuschen selbst irgendein schnelleres, durchdringenderes Ausströmen vorausgegangen, das durch meinen Schlaf glitt und darin die traurige Ankündigung von Schnee verbreitete. Oder eine bestimmte kleine Mittelsperson zum Ruhme der Sonne darin so zahlreiche Lobgesänge anstimmen ließ, dass diese schließlich für mich, der ich noch im Schlaf zu lächeln begann, und dessen geschlossene Lieder sich darauf vorbereiteten, geblendet zu werden, in ein ohrenbetäubendes musikalisches Wecken übergingen. Im Übrigen nahm ich zu jener Zeit das Leben draußen vor allem von meinem Zimmer aus wahr. Ich weiß noch, dass Block erzählte, er habe, wenn er mich abends besuchen wollte, jemanden sprechen gehört. Da sich deine Mutter in Combray befand und ich niemals jemanden in deinem Zimmer antraf, kam ich zu dem Schluss, du hieltest Selbstgespräche. Als ich viel später erfuhr, dass Albertine damals bei dir wohnte und begriff, dass du sie vor aller Welt versteckt hattest, sah ich nun endlich den Grund, weshalb du zu jener Zeit deines Lebens nie hast ausgehen wollen. Er täuschte sich. Das konnte man ihm allerdings verzeihen. Denn die Wirklichkeit ist, selbst wo sie sich zwangsläufig ergibt, niemals vollkommen vorhersehbar. Und diejenigen, die über das Leben eines anderen irgendeine Einzelheit erfahren, ziehen daraus umgehend Folgerungen, die gar keine sind, und sehen in der neu entdeckten Tatsache die Erklärung für Dinge, die in keinerlei Zusammenhang mit ihr stehen. Wenn ich jetzt daran denke, dass meine Freundin seit unserer Rückkehr aus Balbec in Paris unter dem gleichen Dach gelebt hat wie ich, dass sie den Gedanken aufgegeben hatte, eine Kreuzfahrt zu machen, dass sie ihr Zimmer 20 Schritte von dem meinen hatte, am Ende des Korridors, in dem mit Wandteppichen ausgekleideten Arbeitszimmer meines Vaters, und dass sie jeden Abend sehr spät, bevor sie mich verließ, ihre Zunge in meinen Mund gleiten ließ, wie das täglich Brot, wie eine kräftigende Nahrung, und mit dem fast geheiligten Charakter allen Fleisches, dem die Leiden, die wir um seinetwillen erduldeten, schließlich eine Art moralischer Süße verliehen haben, dann fällt mir sofort als Vergleich nicht etwa jene Nacht ein, die ich mit Erlaubnis des Rittmeisters von Borodino in der Kaserne verbringen durfte, als eine Gunst, die letztlich nur einem vorübergehenden Unwohlsein abhalf, sondern jene, in der mein Vater Maman in dem kleinen Bett neben meinem eigenen schlafen ließ. Les Wenn Albertine von Françoise erfahren hatte, dass ich in der Nacht meines Zimmers mit den noch geschlossenen Vorhängen nicht mehr schlief, genierte sie sich nicht, in ihrem Badezimmer ein wenig Lärm beim Baden zu machen. Dann ging ich oft, statt abzuwarten, bis sie fertig wäre, in ein anderes Badezimmer, das gleich neben ihrem lag. Die Fenster unserer beiden Badezimmer waren, damit man uns nicht von draußen sehen konnte, nicht glatt, sondern mit einem künstlichen, altmodischen Raureif überzogen. Die Sonne färbte mit einem Mal diesen gläsernen Mousselin gelb ein, vergoldete ihn, legte behutsam in mir einen früheren, jungen Mann frei, den die Gewohnheit seit langem verborgen hatte, und machte mich trunken von Erinnerungen, als befände ich mich in der freien Natur vor goldenem Laubwerk, das nicht einmal einen Vogel vermissen ließ. Denn ich hörte Albertine in einem Fort pfeifen: Les douleurs sont de folles, et qui les écoute est encore plus fou. Ich liebte sie zu sehr, um nicht über ihren schlechten Musikgeschmack vergnügt zu lächeln. Les douleurs sont de folles, et qui les écoute est encore plus fou. Les douleurs sont de folles, et qui les écoute est encore. Manchmal auch blieb ich im Bett liegen und träumte so lange vor mich hin, wie ich wollte. Denn man hatte Anweisung, niemals in mein Zimmer zu kommen, bevor ich geläutet hatte. Le Figaro, Monsieur. Ich läutete nach Françoise. Ich schlug den Figaro auf. Ich suchte darin vergeblich nach einem Artikel, den ich an diese Zeitung geschickt hatte und der nichts anderes war als der geringfügig redigierte, erst kürzlich wiedergefundene Text über die Glockentürme von Martinville. Dann las ich den Brief von Maman, die mir jeden Tag einen Brief schrieb. Ich finde es absonderlich und schockierend, dass ein junges Mädchen allein mit dir zusammenwohnt. Von dieser Ablehnung kann ich nicht einmal sagen, dass meine Mutter sie mich jemals hätte merken lassen. Wie früher, als sie mir nicht mehr meine Nervosität und meine Trägheit vorzuwerfen wagte, hatte sie jetzt Bedenken, die ich in dem Augenblick vielleicht nicht erkannte oder nicht erkennen wollte. Ich habe Bedenken zu riskieren, dass ich mit Vorbehalten gegen das junge Mädchen, von dem du mir gesagt hattest, dass du dich mit ihm verloben wollest, dein Leben verdüstern, deine zukünftige Ergebenheit gegenüber deiner Frau vermindern, womöglich gar für die Zeit, wenn ich selbst nicht mehr wäre, den Keim der Reue darüber anlegen könnte, mir durch die Heirat mit Albertine wehgetan zu haben. Maman zog es vor, dem Anschein nach eine Wahl zu billigen, von der sie das Gefühl hatte, dass sie mich nicht davon würde abbringen können. Aus Angst, dich in einem ungünstigen Sinn zu beeinflussen und dir das zu vergällen, was ich für dein Glück halte. Ich kann mich nicht einmal dazu durchringen, dich daran zu hindern, Albertine vorläufig im Haus zu behalten. Und will mich nicht als strenger erweisen als Madame Bonton, die das vor allem angeht und die zu meiner großen Verwunderung nichts Ungehöriges daran findet. In jedem Fall aber bedauere ich, euch beide allein lassen zu müssen. Indem ich gerade in diesem Augenblick nach Cambrai abreise, wo ich viele Monate werde bleiben müssen. Und wo sie in der Tat blieb. Über die Heirat mit deiner Freundin bitte ich dich noch nicht in endgültigen Begriffen zu sprechen. Indessen hörte ich die Schritte meiner Freundin, die aus ihrem Zimmer kam oder dorthin zurückkehrte. Ich klingelte, denn es war die Uhrzeit, zu der André mit dem von Madame Verdurin zur Verfügung gestellten und mit Morel befreundeten Chauffeur kommen sollte, um Albertine abzuholen. Ich hatte mit Albertine über die entfernte Möglichkeit einer Ehe mit ihr gesprochen, aber niemals in aller Form. Ich weiß nicht, aber es wäre vielleicht aber möglich. Aber nein, das wäre es nicht. Nichts ist weniger gewiss. Und obwohl ich weiterhin sagte, nichts ist weniger gewiss, wenn es sich um Zukunftspläne handelte, tat ich momentan alles, um sie zu zerstreuen, ihr das Leben angenehm zu machen, und versuchte vielleicht auch unbewusst damit in ihr den Wunsch, nach einer Heirat mit mir wachzurufen. Andres Mutter würde Augen machen, wenn sie sehen könnte, dass ich eine reiche Dame geworden bin, wie sie selbst. Das, was sie eine Dame mit Pferden, Wagen und Gemälden nennt. Wie? Habe ich Ihnen nie erzählt, dass sie das gesagt hat? Was mich wundert, ist, dass sie Gemälden denselben Rang wie Pferden und Wagen zugesteht. Das Verbot, ihr Zimmer zu betreten, bevor sie geläutet haben, amüsiert mich sehr. Tod ist jedes kühnen Los, der ungerufen tritt vor seine Augen. Da sie unsere Familiengewohnheit des Anführens von Zitaten übernommen hatte und dafür die Stücke benutzte, von denen ich ihr gesagt hatte, dass sie mir gefielen, verglich sie mich immer mit Ahasverus. Diesem Gesetz wie jeder andere unterworfen. Auch ich darf nicht zuvor ihm kommen, nein. Will ich ihn sprechen, sucht er selbst mich auf. Sonst wenigstens lässt er mich vor sich rufen. Kaum war sie in mein Zimmer eingetreten, sprang sie auf das Bett und bestimmte dann zuweilen meine geistige Verfassung. Sie schwor mir in aufrichtigem Überschwang, dass sie lieber sterben würde, als mich zu verlassen. Lieber sterben würde ich, als verlassen dich! Das waren die Tage, an denen ich mich rasiert hatte, bevor ich sie kommen ließ. Sie gehörte zu den Frauen, die die Ursachen ihrer Empfindungen nicht auseinanderzuhalten vermögen. Das Vergnügen, das ihnen eine frische Gesichtsfarbe bereitet, erklären sie mit moralischen Vorzügen desjenigen, der ihnen für ihre Zukunft die Möglichkeit eines Glücks anzubieten scheint, das zudem in der Lage ist, in dem Maße zu schwinden und weniger gewiss zu werden, indem er seinen Bart sprießen lässt. Wohin wollen Sie fahren? Ich glaube, André will mich zu den Buttes Chaumont mitnehmen. Die kenne ich noch nicht. Natürlich war es mir unmöglich, bei so vielen anderen Äußerungen zu erahnen, ob sich gerade unter dieser eine Lüge versteckte. Und da ich wusste, dass André mir alles erzählen würde, was Albertine und sie unternehmen könnten, hatte ich sie gebeten, sie fast jeden Tag abzuholen, womit sie auch einverstanden war. So würde ich unbesorgt zu Hause bleiben können. Andererseits rührte meine Wahl Andres als Begleiterin meiner Freundin daher, dass Albertine mir von der Zuneigung ihrer Freundin erzählt hatte, die diese in Balbec in einem Augenblick mir gegenüber empfand, in dem ich ganz im Gegenteil befürchtete, sie zu langweilen. Und hätte ich das damals gewusst, dann wäre es vielleicht André gewesen, in die ich mich verliebt hätte. Wie, das wussten Sie nicht, sagte Albertine zu mir. Wir haben uns untereinander oft darüber lustig gemacht. Außerdem, haben Sie denn nicht bemerkt, dass sie angefangen hatte, Ihre Sprech- und Denkweise zu übernehmen? Vor allem, wenn sie gerade von Ihnen kam, war es geradezu verblüffend. Sie brauchte uns nicht zu sagen, ob sie sie getroffen hatte. Wenn sie zu uns kam und mit Ihnen zusammen gewesen war, sah man es auf den ersten Blick. Sie wirkte wie ein Schornsteinfeger, der einem weismachen will, er sei kein Schornsteinfeger, obwohl er ganz schwarz ist. Jedes Mal, wenn jemand freundlich über sie gesprochen oder so gewirkt hatte, als hielte er viel von ihnen, war André völlig weg. Trotz alledem, um zu vereiteln, dass irgendetwas ohne mein Wissen vorbereitet würde, empfahl ich, für heute die Buttes Chaumont sein zu lassen. Fahren Sie lieber nach St. Claude. Oder sonst wohin. Die Liebe ist womöglich nichts weiter als das Um-sich-Greifen jener Strudel, die nach einer Gefühlsaufwallung die Seele bewegen. Einige hatten meine Seele gründlich aufgewühlt, als Albertine mir in Balbec von Mademoiselle Vinteuil erzählt hatte. Aber die waren jetzt zur Ruhe gekommen. Ich liebte Albertine nicht mehr, denn in mir war nichts mehr von dem inzwischen geheilten Leiden vorhanden, das ich in der Tram in Balbec empfunden hatte, als ich erfuhr, was für eine Jugend Albertine gehabt hatte. Womöglich gar mit Besuchen im Montjouvin. Doch gelegentlich ließ mich eine bestimmte Art, sich auszudrücken, bei Albertine vermuten. Wirklich? Ist es wirklich wahr? Ich weiß nicht, warum. Wirklich? Dass sie im Laufe ihres noch so kurzen Lebens schon viele Komplimente und Anträge erhalten und mit Vergnügen, oder anders gesagt, lustvoll entgegengenommen haben musste. Wirklich? Es schien vielmehr, als seien diese Worte seit ihrer verfrühten Frauwerdung Antworten auf einen, ich muss sagen, ich habe noch niemals eine so hübsche Person getroffen wie Sie. Oder Sie müssen wissen, dass ich Sie liebe, dass ich ganz außer mir bin gewesen. Behauptungen, denen diese Fragen, ist das wahr, ist das wirklich wahr, mit kokett zustimmender Bescheidenheit entsprachen und die Albertine mir gegenüber nur noch dazu benutzte, eine Behauptung mit einer Frage zu erwidern. Sie haben länger als eine Stunde geschlafen. Wirklich? Ist das wahr? Ohne mich auch nur im Geringsten in Albertine verliebt zu fühlen und ohne die Augenblicke, die wir zusammen verbrachten, meinen Vergnügungen zuzurechnen, beschäftigte mich doch ständig, wie sie ihre Zeit zubrachte. Einer chronischen Krankheit genügt der geringste Vorwand, um wieder aufzuleben. Wie übrigens auch dem Laster des Wesens, das Ursache dieser Eifersucht ist, die kleinste Gelegenheit dazu dient, sich nach einem Ruhepäuschen in Keuschheit erneut, nur mit anderen Wesen zu betätigen. Ich hatte Albertine von ihren Komplizinnen trennen und damit meine Wahnvorstellungen bannen können. Doch wenn man sie auch diese Personen vergessen lassen und ihre Beziehungen kurz halten konnte, so war ihr Drang zur Wollust ebenfalls chronisch und wartete womöglich nur auf eine Gelegenheit, sich auszuleben. Nun, davon bot Paris ebenso viele wie Balbec, dass, wie mir hätte klar werden sollen, mein Leiden nur mit Albertine oder mit mir ein Ende nehmen konnte. In Wirklichkeit hatte ich geglaubt, mit Balbec auch Gomorra zu verlassen, Albertine dem zu entreißen. Ach, Gomorra war in alle vier Winde verstreut. Und halb aus Eifersucht, halb aus Unkenntnis dieser Freuden, ein sehr seltener Fall, hatte ich unwissentlich dieses Versteckspiel organisiert, bei dem Albertine mir immerfort entschlüpfen würde. Ach, übrigens, Albertine, habe ich das geträumt oder haben Sie mir gesagt, dass Sie Gilbert Swann kennen? Ja, das heißt, sie hat im Unterricht mit mir gesprochen, weil sie die Hefte zur französischen Geschichte hatte. Sie war sogar sehr nett, sie hat sie mir geliehen und ich habe sie ihr wiedergegeben, als ich sie das nächste Mal gesehen habe. Gehört sie zu der Sorte Frauen, die ich nicht leiden kann? Oh, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber, mon amour, geben Sie sich doch einen kleinen Ruck. Kommen Sie mit uns mit. Und außerdem, wenn Sie lieber mit mir allein sein wollen, brauche ich André nur nach Hause zu schicken. Sie kommt daneben ein andermal. Doch gerade diese Bitten auszufahren, trugen zu der Ruhe bei, die es mir ermöglichte, zu Hause zu bleiben. An bestimmten schönen Tagen war es so kalt. Man befand sich in einem so weiträumigen Austausch mit der Straße, dass es schien, als seien die Hauswände aus den Fugen gegangen. Und jedes Mal, wenn die Trambahn vorbeifuhr, hallte ihre Glocke wie ein silbernes Messer, das gegen ein Haus von Glas schlägt. Françoise kam das Feuer anzünden und warf, damit es mehr Fülle gewann, ein paar Reiser darauf, deren Geruch, den ich den ganzen Sommer über vergessen hatte, um den Kamin einen magischen Zirkel beschrieb, in dem ich mich selbst gewahrte, wie ich bald in Cambrai, bald in Dancière gerade las. Und ich war, wie ich so in meinem Zimmer in Paris blieb, ebenso vergnügt, als sei ich dabei, zu einem Spaziergang auf der Seite von Messeglise aufzubrechen oder Saint Loup und seine Freunde zu besuchen, wenn sie eine Feldübung machten. Indem ich sie mir in Erinnerung rief, erschufen die Bilder doch plötzlich in mir, aus meinem gesamten Ich, dank einer identischen Empfindung, den Knaben, den Jüngling wieder, der sie vor Augen gehabt hatte. Der Geruch der Reiser in der eisigen Luft war wie ein Stück Vergangenheit, ein unsichtbares Stück Packeis, das ich von einem vergangenen Winter losgelöst hatte und bis in mein Zimmer vordrang, oft noch zusätzlich von einem bestimmten Duft oder Licht durchzogen, wie von den verschiedenen Jahren, in die ich zurücksank, von denen ich überwältigt wurde. Noch bevor ich sie am Höhenflug der seit langer Zeit aufgegebenen Hoffnungen identifiziert hatte. Die Sonne kam bis an mein Bett. Ich wäre gern nach Venedig gereist. Aber wie sollte ich das anstellen, wenn ich Albertine heiratete? War ich doch selbst in Paris schon so eifersüchtig, dass ich mich höchstens einmal dazu durchrang, mich aus dem Haus rühren, um mit ihr zusammen auszugehen? Welche Trennungsängste Albertine mir doch ersparen könnte, würde sie im Laufe einer dieser Spazierfahrten gewahr werden, dass ich mit ihr nicht mehr von Heirat sprach. Sich entschlösse, nicht heimzukehren und zu ihrer Tante führe, ohne dass ich ihr Adieu sagen müsste. Aber schon ging der Tag zu Ende und ich wurde von der Trostlosigkeit des Abends überfallen. Sie ist zurückgekehrt, Monsieur. An Abenden, an denen Albertine mir nicht vorlas, spielte sie Musik für mich oder begann Damepartien oder Unterhaltungen mit mir, die ich, die einen wie die anderen, unterbrach, um sie zu küssen. Manchmal, wenn ich aufstand, um ein Buch aus dem Arbeitszimmer meines Vaters zu holen, war meine Freundin dermaßen ermüdet von dem langen Ausflug am Vor- und Nachmittag in frischer Luft, dürfte ich mich derweilen ausstrecken, dass ich, selbst wenn ich das Zimmer nur einen Augenblick verlassen hatte, beim Wiedereintreten Albertine tatsächlich eingeschlafen vorfand und sie auch nicht wieder aufweckte. Der Länge nach ausgestreckt auf meinem Bett, in einer natürlichen Haltung, die man nicht hätte erfinden können, sah sie für mich aus wie ein langer Blütenstängel, den man dort abgelegt hatte. Die Kraft zu träumen, die ich sonst nur in ihrer Abwesenheit hatte, fand ich in solchen Augenblicken in ihrer Nähe wieder. Damit verwirklichte ihr Schlummer in gewissem Maße die Möglichkeit der Liebe. Indem sie die Augen schloss und das Bewusstsein verlor, hatte Albertine einen nach dem anderen ihre verschiedenen menschlichen Charaktere abgelegt, die mich seit dem Tage enttäuscht hatten, an dem ich ihre Bekanntschaft gemacht hatte. Sie war nur noch erfüllt vom unbewussten Leben der Pflanzen, der Bäume, einem von dem meinen noch verschiedeneren, ihm noch fremderen Leben, das mir jedoch mehr gehörte. Dass ich sie unter meinen Augen in meinen Händen hielt, gab mir ein Gefühl, sie ganz zu besitzen, das ich nicht hatte, wenn sie wach war. Ihr Leben war mir unterworfen, atmete seinen leichten Hauch hin zu mir. Solange der Schlaf anhielt, konnte ich von ihr träumen und sie dennoch betrachten. Und wenn er tiefer wurde, sie berühren, sie küssen. Und in der Tat, sobald sie etwas tiefer schlief, hörte sie auf, nur die Pflanze zu sein, die sie gewesen war. Ihr Schlaf, an dessen Ufer ich mit einer erneuten Wollust träumte, war dann für mich wie eine ganze Landschaft. Wie jene Vollmondnächte in der Bucht von Balbec, wenn sie still wie ein See geworden war, wo die Zweige sich kaum rühren, wo man ausgestreckt auf dem Sand, die Brandung endlos sich brechen hören würde. Beim Betreten des Zimmers war ich auf der Schwelle stehen geblieben, da ich nicht wagte, ein Geräusch zu machen und hörte kein anderes als das ihres Atems, der in regelmäßigen Abständen über ihre Lippen strömte. Und in dem Augenblick, in dem mein Ohr dieses Geräusch aufnahm, schien mir in ihm die ganze Person, das ganze Leben der reizenden Gefangenen, die da vor meinen Augen ausgestreckt lag, verdichtet enthalten zu sein. Fahrzeuge kamen lärmend auf der Straße vorbei, doch ihre Stirn blieb ebenso ruhig. Dann näherte ich mich vorsichtig, setzte mich auf den Stuhl neben dem Bett, dann auf das Bett selbst. Ihre Brauen, so geschwungen, wie ich sie noch nie gesehen hatte, umfassten die Wölbungen ihrer Lider wie ein weiches Eisvogelnest. Rassen, Atavismen, Laster ruhten auf ihrem Gesicht. Jedes Mal, wenn sie den Kopf bewegte, schuf sie eine neue, oft von mir gar nicht vermutete Frau. Ihre jetzt nach und nach tiefer werdende Atmung hob regelmäßig ihre Brust. Dann, wenn ich spürte, dass ihr Schlaf an seinem Höhepunkt angelangt war, sprang ich entschlossen und lautlos ins Bett, streckte mich neben ihr aus, umfasste mit einem Arm ihre Taille, legte meine Lippen auf ihre Wange und auf ihr Herz, legte dann auf alle Partien ihres Körpers meine frei gebliebene Hand, die von der Atmung Albertins angehoben wurde. Manchmal ließ ich dazu mein Bein an ihrem ruhen, wie ein Ruder, das man schleifen lässt und dem man von Zeit zu Zeit eine leichte Schwingung mitteilt, gleich dem gelegentlichen Flügelschlag von Vögeln, die in der Luft schlafen. Um sie zu betrachten, wählte ich jenen Aspekt ihres Gesichtes, den man niemals sah und der so schön war. Das anschwellende Geräusch ihrer Atmung konnte die Illusion erwecken, sie keuche vor Lust, und als meine zu ihrem Höhepunkt kam, konnte ich sie küssen, ohne ihren Schlaf unterbrochen zu haben. Es gab da nur, wenn sie ganz auf der Seite lag, eine bestimmte Ansicht ihres Gesichts, das so gut und schön von vorne war, die ich nicht ertragen konnte. Verkrümmt, wie in bestimmten Karikaturen Leonardos, worin die Bosheit, die Habgier, die Arglist einer Spionin enthüllt zu werden schien, deren Anwesenheit an meiner Seite durch diese Profile entlarvt zu werden schien. Sogleich nahm ich Albertins Gesicht in die Hände und legte es so, dass ich es von vorn sah. Diesen Tagen waren andere Tage gefolgt. Diese Gewohnheiten waren mechanisch geworden. Die Tatsache, dass ich sie jeden Tag wieder zunichte machte oder es versuchte, war zweifellos der Grund, weshalb es so süß für mich war, diese Wangen zu küssen, die nicht schöner waren als viele andere. Falls ich nicht mit Ihnen ausfahre, begebe ich mich an die Arbeit. Ich hatte Albertine versprochen, dass ich mich, falls ich nicht mit ihr ausfahren sollte, an die Arbeit begeben würde. Doch am nächsten Tag war, als hätte es sich unseren Schlaf zunutze gemacht, das Haus auf eine wundersame Reise gegangen. Und ich erwachte bei einem anderen Wetter in einer anderen Klimazone. Man arbeitet nicht, wenn man sich gerade in einem neuen Land ausschifft, an dessen Verhältnisse man sich erst anpassen muss. Nun, für mich war jeder Tag ein anderes Land. Wie dem auch sei. Unglücklicherweise war dieser Abend einer von jenen, an denen der Kuss, den Albertine mir gab, wenn sie ging, ganz anders als der gewohnte Kuss war und mich nicht mehr beruhigte als damals der Kuss meiner Mutter, wenn sie böse mit mir war, und an denen ich nicht wagte, sie zurückzurufen, an denen ich jedoch spürte, dass ich nicht würde einschlafen können. Doch an diesem Abend blieb Albertine nichts anderes übrig, als mir ein paar Worte über ihren Plan zu sagen. Ich verstand sofort, dass sie am nächsten Tag einen Besuch bei Madame Verdurin machen wollte, gegen den ich an sich nichts gehabt hätte. Aber gewiss ging es darum, dort irgendjemanden zu treffen, dort irgendein Vergnügen vorzubereiten. Sonst hätte sie nicht so großen Wert auf diesen Besuch gelegt. Manchmal war die Schrift, in der ich die Lügen Albertines entzifferte, einfach nur rückwärts zu lesen. So war es an dem Abend, an dem sie mir mit beiläufiger Miene diese Mitteilung hingeworfen hatte, die möglichst unbemerkt hatte durchgehen sollen. Es ist denkbar, dass ich morgen die Verdurins besuche. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich hingehe. Eigentlich habe ich keine Lust dazu. kindisches Anagramm des Geständnisses. Ich besuche morgen die Verdurins, so viel steht fest, denn es ist für mich von größter Wichtigkeit. Dieses scheinbare Zögern signalisierte einen festen Vorsatz und hatte zum Ziel, die Bedeutung des Besuchs herunterzuspielen, während sie ihn mir ankündigte. Albertine benutzte immer einen zweiflerischen Ton für unwiderrufliche Entschlüsse. Ich würde alles daran setzen, dass dieser Besuch bei Madame Verdurin nicht stattfindet. Ich begann, Albertine andere Ausflugsziele vorzuschlagen. Aber sie hatte es bemerkt. Jetzt aber hätte ich ihr Kleid nicht herunterreißen mögen, um ihren Körper zu sehen, sondern durch ihren Körper hindurch diesen ganzen Notizblock mit ihren Erinnerungen und ihren bevorstehenden leidenschaftlichen Rendezvous. Während Albertine hinausging, griff ich, um möglichst schnell Gewissheit zu bekommen, zum Telefon. Sind Sie das? Sprechen Sie, Monsieur, es ist doch frei. Wo Sie schon so lange in der Leitung sind, werde ich Sie trennen müssen. Sind Sie das? Hören Sie, André, fahren Sie, wohin Sie wollen. Ganz egal wohin, aber nicht zu Madame Verdurin. Albertine muss morgen um jeden Preis von dort ferngehalten werden. Aber gerade morgen will sie unbedingt hinfahren. Aha. Aber ich musste das Gespräch einen Augenblick unterbrechen und drohende Gebärden machen. Denn wenn Françoise einerseits auch weiterhin, als sei es etwas ebenso Unangenehmes wie die Kuhpocken oder ebenso Gefährliches wie das Flugzeug, nicht lernen wollte, wie man mit dem Telefon umging, was uns bei Gesprächen entlastet hätte, deren Inhalt sie getrost hätte erfahren können, trat sie andererseits auf der Stelle bei mir ein, sobald ich eines führte, das vertraulich genug war, um es ganz besonders vor ihr verbergen zu wollen. Als sie schließlich das Zimmer wieder verlassen hatte, nicht ohne sich zuvor damit geschäftig gehalten zu haben, verschiedene Dinge wegzubringen, die seit dem vorigen Abend im Zimmer standen und dort auch gut noch eine Stunde hätten stehen können, ohne irgendjemanden im Geringsten zu stören, und noch ein Scheitholz ins Feuer zu werfen, das dank der glühenden Hitze völlig überflüssig war, indem ich die Anwesenheit des Eindringlings sowie die Angst versetzten, vom Telefonfräulein getrennt zu werden, sagte ich zu André: Entschuldigen Sie, ich bin gestört worden. Ist es absolut sicher, dass sie morgen zu den Verdurins fahren will? Absolut. Aber ich kann ihr ja sagen, dass Ihnen das nicht recht ist. Nein, im Gegenteil. Es ist sogar möglich, dass ich mitkomme. Ah. Ah, sagte André in einem verstimmten Ton. Und als sei sie ob meiner Kühnheit erschreckt, die dadurch im Übrigen nur bestärkt wurde. Gut. Dann mache ich jetzt Schluss. Und entschuldigen Sie, dass ich Sie wegen einer Belanglosigkeit gestört habe. Es war schön, Ihre Stimme zu hören. Als Albertine in mein Zimmer zurückkehrte, trug sie ein Kleid aus schwarzem Satin, der sie noch blasser aussehen ließ, und aus ihr eine bleiche, von Leidenschaften brennende, vom Mangel an frischer Luft, den Ausdünstungen der Massen und vielleicht auch lasterhaften Gewohnheiten ausgezehrte Pariserin machte, deren Augen umso unruhiger erschienen, als sie von keinem Wangenrot aufgeheitert wurden. Raten Sie mal, mit wem ich gerade telefoniert habe. Ja, mit André. Mit André? Ich hoffe, sie hat daran gedacht, Ihnen zu sagen, dass wir neulich Madame Verdurin getroffen haben. Madame Verdurin? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, sagte ich mit geistesabwesender Miene, um desinteressiert an dieser Begegnung zu erscheinen und zugleich, um André nicht zu verraten, die mir gesagt hatte, wohin Albertine am nächsten Tag wollte. Aber wer weiß denn, ob sie selbst, André, mich nicht verriet? Ob sie morgen nicht Albertine erzählen würde, dass ich sie gebeten hatte, um jeden Preis ihren Besuch bei den Verdurins zu verhindern? Und ob sie ihr nicht schon längst anvertraut hatte, dass ich bereits mehrfach mit ähnlichen Anliegen gekommen war. Und darf man erfahren, weshalb Sie mit André telefoniert haben? Um sie zu fragen, ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn ich morgen mitkäme. Und so den Verdurins den Besuch machte, den ich Ihnen schon seit La Raspellière verspreche. Wie es Ihnen beliebt. Aber ich will Sie gleich vorwarnen, dass heute Abend ein fürchterlicher Nebel herrscht, der sicher auch morgen noch anhalten wird. Ich sage Ihnen das nur, weil ich nicht möchte, dass Sie deswegen krank werden. Ah. Übrigens, ich weiß noch gar nicht recht, ob ich zu den Verdurans fahren werde. Sie waren so nett zu mir, dass ich im Grunde müsste. Nach ihnen sind es die Leute, die am besten zu mir gewesen sind. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir bei ihnen missfallen. Ich muss unbedingt im Bon Marché oder am Trois Quartiers einen weißen Spitzenbesatz kaufen. Dieses Kleid ist einfach zu düster. Albertine allein in ein großes Kaufhaus gehen lassen? Mit so vielen Leuten, die einen streifen, mit so vielen Ausgängen, dass man immer behaupten kann, man habe beim Hinausgehen seinen Wagen nicht finden können, der etwas weiter wartete. Dem würde ich auf keinen Fall zustimmen. Da war ich fest entschlossen. Vor allem aber war ich unglücklich. Und trotzdem machte ich mir nicht klar, dass ich schon vor langer Zeit hätte aufhören müssen, Albertine zu sehen. Denn sie war für mich in jenes beklagenswerte Stadium eingetreten, in dem ein über Raum und Zeit hingestreutes Wesen für uns keine Frau mehr ist, sondern eine Abfolge von Ereignissen, die wir nicht zu erhellen vermögen, eine Abfolge unlösbarer Probleme, ein Meer, das wir unsinnigerweise wie Xerxes zu schlagen versuchen, um es für das zu bestrafen, was es verschlungen hat. Albertine log, als sie mir sagte, sie würde nicht auf jeden Fall zu den Verdurins fahren, so wie ich log, als ich sagte, ich wollte sie besuchen. Wenn Sie nicht zu den Verdurins fahren wollen, so gibt es im Trocadero eine ganz ausgezeichnete Wohltätigkeitsvorstellung. Sie hörte sich mit Leidensmiene meinen Vorschlag an, dorthin zu gehen. Ich glaube, dass ich an jenem Tag wirklich zur Trennung und zur Reise nach Venedig entschlossen war. Und ich hätte ihr, um mich zu rechtfertigen, sagen können, dass ich sie liebe. Aber das Geständnis dieser Liebe wäre nicht nur nichts Neues für Albertine gewesen, es hätte sie vielleicht auch mir gegenüber noch mehr abgekühlt als all die Härten und Gemeinheiten, für die gerade die Liebe die einzige Entschuldigung war. Hart und gemein zu sein zu dem, was man liebt, ist so natürlich. Andere sind uns gleichgültig, und Gleichgültigkeit lädt nicht zur Bosheit ein. Der Abend verstrich. Albertine sagte nichts. Valencia, schöne Valencia, die frische Orange. Am Tag nach jenem Abend, an dem Albertine mir erst gesagt hatte, dass sie vielleicht und dann, dass sie nicht die Verdurins besuchen werde, wachte ich frühzeitig auf. Und noch im Halbschlaf belehrte mich ein freudiges Gefühl, dass ein mitten in den Winter eingeschalteter Frühlingstag begonnen hatte. Ich verlöte die Kanne, jeden Koch, ich stopfe euch ein jedes Loch. Draußen orchestrierten volkstümliche Weisen leichthin die morgendliche Luft zu einer Ouvertüre für einen festlichen Tag. Das Gehör bringt uns die Straße zur Gesellschaft und skizziert sie uns und zeigt uns dabei deren Farbe. Die eisernen Rollläden des Bäckers, des Milchmanns, die sich gestern am Abend über allen Hoffnungen auf attraktive Weiblichkeit gesenkt hatten, hoben sich nun wie die Segelblöcke eines Schiffs, das klar gemacht wird, um auszulaufen und über das durchsichtig schimmernde Meer dahinzuschießen auf einem Traum von jungen Ladenmädchen. Das Geräusch eiserner Rollläden, die hochgezogen werden, wäre in einem anderen Stadtviertel vielleicht mein einziges Vergnügen gewesen. In diesem Viertel gab es zu meiner Freude noch 100 andere, von denen ich nicht eines hätte verschlafen mögen. Flick, Flick, Flick, ich bin's, der wieder flickt. Sogar ein bös Geschick. Der Zauber dieser alten aristokratischen Viertel liegt darin, dass sie zugleich auch volkstümlich sind. Verschiedene kleine Händler, allerdings Ambulante, zogen am noblen Stadtpalais der Gamont vorbei und ließen für einen Augenblick das geistliche Frankreich von einst wieder erstehen. Der Ruf, den sie an die kleinen Häuser in der Nachbarschaft richteten, hatte bis auf wenige Ausnahmen nichts von einem Lied an sich. Flick, Flick, Flick, ich bin's, der wieder flickt, sogar ein bös Geschick. Nie hatte ich, bevor Albertine bei mir wohnte, so viel Vergnügen daran gefunden. Sie schienen mir wie ein fröhliches Signal ihres Erwachens und ließen mich, indem sie mein Interesse am Leben draußen wachriefen, besser die beruhigende Kraft einer geliebten Gegenwart spüren, die so beständig war, wie ich es wünschte. Weinbergschnecken zum Fingerlecken. Und nur 6 für das Dutzend. Ganz deutlich drangen in diesem so stillen Viertel die Rezitative, jedes mit seiner eigenen Modulation, zu mir, als gehörten sie zu der so populären Musik. Einer Musik der Masse, die mehr Sprache ist als Musik. Dieses Mal handelte es sich nicht um Nahrungsmittel. Schere Hunde, beschneide Muschis, die Ohren und auch die Schwänz. In seinem kleinen, von einer Eselin gezogenen Wagen, die er vor jedem Haus anhalten ließ, um in die Höfe zu gehen, psalmodierte der Kleiderhändler, die Peitsche in der Hand, als ob er in einem gregorianischen Choral per omnia secula seculorum oder requiescat in pace intonierte. Frische Pflaumen, süß und saftig, schöne Pflaumen. Und ganz genauso verwendete eine Obst- und Gemüsehändlerin, während sie ihren Karren schob, die gregorianische Trennung für ihre Litanei. Monsieur, Le Figaro. Ich sah mit einem Blick, dass mein Beitrag immer noch nicht erschienen war. Mademoiselle Albertine lässt fragen, ob sie in ihr Zimmer kommen darf und Ihnen mitteilen, Monsieur, dass sie jedenfalls ihren Plan, die Verdurons zu besuchen, aufgegeben hat und nun wohl die Sondervorstellung im Trocadero besuchen wird. Nach einem kleinen Ausritt mit André. Sie kann reinkommen. François hat mir versichert, dass sie schon wach sein und ich sie nicht stören würde. Ich hoffe, ich habe mich nicht getäuscht. Ich hatte schon Angst, sie würden zu mir sagen, welch frecher Sterblicher sucht jetzt den Tod. Er ließ sich denn für euch so streng gebot? Bootsfrische Austern, frisch vom Boot. Möhren, lang und rund, 2 Sechser. Nur das Bund! Allerdings wütend wäre ich, wenn Sie aufwecken mich würden. Ich weiß, nur keine Bange. Und um meine Schärfe etwas abzumildern, fuhr ich fort, die Esther-Szene mit ihr zu spielen, während in der Straße weiter die Schreie erklangen. Feigen so schön, feigen so schön. Nicht zu verkaufen, nur anzusehen. Stört Sie das nicht, diese ganzen Geräusche von draußen? Ich finde das ja herrlich. Austern, Möhren, Orangen, Feigen. Lauter Sachen, die ich gerne essen würde. Lassen Sie doch François welche davon kaufen. Da wären dann alle die Schreie, die wir hören, in eine gute Mahlzeit verwandelt. Hören Sie, ich sagte zwar, dass ich nichts mehr essen will, was wir nicht ausgerufen gehört haben, aber natürlich mache ich auch Ausnahmen. So wäre es gar nicht ausgeschlossen, dass ich bei Rebatté vorbeigehe und Eis für uns beide bestelle. Sie werden sagen, dafür sei die Saison noch nicht gekommen. Aber ich habe solche Lust darauf. Dieser Plan, zu Rebatté zu gehen, der mir wegen der Worte »es wäre gar nicht ausgeschlossen« nur umso unumstößlicher und verdächtiger erschien, machte mich unruhig. Es war der Tag, an dem die Verdurins Besucher empfingen. Und seit Swann ihnen gesagt hatte, dass dies das beste Haus dafür sei, bestellten sie dort Eis und Teegebäck. Ich hätte gegen Eis gar nichts einzuwenden, meine liebste Albertine. Aber lassen Sie es mich für Sie bestellen. Ich weiß selbst noch nicht recht, ob bei Poiret Blanche, bei Rebatté oder im Ritz. Aber das werde ich ja sehen. Und dann antwortete sie mir mit diesen Worten, von der Art jener, die sie ihrer Behauptung nach einzig meinem Einfluss, dem ständigen Zusammenleben mit mir zu verdanken habe, diesen Worten, die ich dennoch niemals gesagt hätte. Als ob mir von einem Unbekannten verboten worden wäre, jemals im Gespräch literarische Formen zu benutzen. Und hier brach sie in dieses Lachen aus. Entweder weil sie von ihrer eigenen Eloquenz begeistert war, oder aus Selbstironie, weil sie sich in einem so ausführlichen Bild ausdrückte, oder gar, ach, weil die physische Lust, etwas so Gutes, Kühles in sich zu spüren, ihr eine Art Wollust verschaffte. Beim Eis ergeht es mir immer so, dass diese Felsen wie eine pittoreske Geografie sind, die ich zuerst betrachte und deren Monumente aus Himbeer oder Vanille ich daraufhin in meinem Schlund in Frische und Kühle verwandle. Mein Gott, im Ritz machen sie auch Obelisken aus Himbeer, die sich hier und da aus der brennend heißen Wüste meines Durstes erheben könnten und deren rosa Granit ich tief in meiner Kehle schmelzen lassen würde, die sie dann besser erquicken werden als jede Oase. Und beim Zitroneneis habe ich es gar nicht einmal ungern, wenn es nicht monumental ist, sondern unregelmäßig, schrundig. Es braucht gar kein großes Eis zu sein. Nur eine halbe Portion, wenn Sie wollen. Das Zitroneneis dort ist in jedem Fall wie ein verkleinertes Gebirge. Ein Gebirge in stark verkleinertem Maßstab. Aber die Vorstellung stellt die Proportion wieder her. Ich kann ganz genau am Fuß meiner halben Portion von gelbem Zitroneneis Postillone, Reisende und Postkutschen sehen, über die meine Zunge eisige Lawinen niedergehen lassen würde, die sie verschlingen. Genauso, wie ich mich mit meinen Lippen daran machen werde, Pfeiler um Pfeiler, diese venezianischen Kirchen aus Erdbeerporphyr zu zerstören und alles, was übrig bleibt, über den Gläubigen zusammenbrechen zu lassen. Ja, alle diese Monumente werden von ihrem steinernen Sockel in meine Brust wandern, in der ihre schmelzende Frische schon pulsiert. Aber wissen Sie, abgesehen von Eis ist nichts so erregend und weckt nicht so sehr den Durst wie die Anzeigen von Mineralwasserbrunnen. In Montjouvin bei Mademoiselle Venteuil gab es keinen guten Eiskonditor in der Nähe. Aber wir machten im Garten eine regelrechte Tour durch Frankreich, indem wir jeden Tag ein anderes Sprudelwasser tranken. Wie das Eau de Vichy zum Beispiel, bei dem, wenn man es eingießt, vom Boden des Glases eine weiße Wolke aufsteigt, die sich gleich wieder auflöst und verflüchtigt, wenn man es nicht schnell genug trinkt. Aber es war für mich zu qualvoll, von Montjouvin reden zu hören. Ich unterbrach sie. Ich langweile Sie. Adieu, mein Liebster. Nachdem Albertine schließlich gegangen war, spürte ich, wie sehr mich diese ständige Anwesenheit erschöpfte, die nach Bewegung und Leben drängte, meinen Schlaf mit ihren Bewegungen störte, dafür sorgte, dass ich in einem nicht abreißenden kalten Zug durch die Türen leben musste, die sie offen stehen ließ, mich zwang, um Vorwände zu finden, die rechtfertigten, dass ich sie nicht begleitete, ohne dass ich allzu krank erschienen wäre, und um andererseits sicherzustellen, dass sie begleitet wurde, tagtäglich mehr Erfindungsgabe zu entfalten als Scheherazade. Wobei freilich die persische Erzählerin durch eben diese Erfindungsgabe ihren Tod hinauszögerte, während unglücklicherweise ich den meinen beschleunigte. Sie ist eine Komödiantin. Ich war froh darüber, dass Albertine heute zum Trocadero, zu dieser Sonderveranstaltung gehen wollte. Sie ist eine Schmeichlerin. Aber vor allem beruhigt, dass sie eine Begleitung haben würde. André. Sie macht mit ihm, was sie will. Ich machte mich daran, den Brief von Maman zu lesen. Ohne das zu erwähnen, was sie am meisten beunruhigte, drückte sie ihren Ärger über meine hohen Ausgaben aus. Wofür geht dein ganzes Geld nur dahin? Es quält mich schon zur Genüge, dass du wie Charles de Sévigné nicht weißt, was du willst und zwei oder drei Männer zugleich bist. Aber versuche doch zumindest in Gelddingen nicht wie er zu sein, damit man nicht auch von dir sagen kann, er hat einen Weg gefunden, Geld zu verschwenden, ohne Aufwand zu treiben, zu verlieren, ohne zu spielen und Schulden zu bezahlen, ohne sie loszuwerden. Ich hatte eben Mamans Zeilen zu Ende gelesen, als Françoise zurückkam. Ich fuhr fort, in die Zeitung zu sehen, aber eigentlich nur, um Haltung zu bewahren und Zeit zu gewinnen. Und wenn ich auch nur so tat, als läse ich, verstand ich doch den Sinn der Worte vor meinen Augen, unter denen mich diese stutzig machten. Zum Programm der Matinee, die wir angekündigt haben und die heute Nachmittag im Festsaal des Trocadero gegeben werden soll, müssen wir den Namen Mademoiselle Lea hinzufügen. Es war, als hätte man mit einem Ruck von meinem Herzen den Verband abgerissen, unter dem es seit meiner Rückkehr aus Balbec zu vernarben begonnen hatte. Lea, das war die Schauspielerin und Freundin der beiden jungen Mädchen, die Albertine scheinbar, ohne sie zu sehen, eines Nachmittags im Spiegel des Casinos betrachtet hatte. Freilich hatte Albertine in Balbec zu mir gesagt: Oh nein, das ist keineswegs eine solche Frau. Das ist eine sehr anständige Frau. Ich kenne sie gar nicht. Aber ich bitte Sie. Natürlich, dafür ist sie doch bekannt. Sie war total verknallt in mich. 3 oder 4 Mal hat sie mich gebeten, sie nach Hause zu begleiten und in ihre Wohnung mitzukommen. Sie zu begleiten, darin habe ich nichts Schlimmes gesehen. So vor aller Welt, am helllichsten Tag, draußen im Freien. Aber dann vor ihrer Tür habe ich immer eine Ausrede gefunden, um nicht mit hinaufzugehen. Sicher, ich wusste nicht einmal, ob Albertine Lea kannte oder nicht. Egal, das lief aufs selbe hinaus. Ich musste um jeden Preis verhindern, dass sie im Trocadero diese Bekannte wiedertreffen oder die Bekanntschaft dieser Unbekannten machen konnte. Das Gedächtnis ist nicht etwa eine für unser Auge jederzeit verfügbare Zweitausfertigung der diversen Tatsachen unseres Lebens, sondern vielmehr ein Nichts, aus dem wir für einen Augenblick aufgrund einer momentanen Ähnlichkeit abgestorbene Erinnerungen heraufzuholen und wiederzubeleben vermögen. Ich dachte nicht mehr an Mademoiselle Vinteuil. Der Name Lea hatte mir, um meine Eifersucht zu wecken, das Bild von Albertine im Casino mit den beiden jungen Mädchen wieder vor Augen geführt. Denn ich besaß in meinem Gedächtnis nur unvollständige Serien vereinzelter Profilansichten von Momentaufnahmen Albertines. Daher beschränkte sich meine Eifersucht auf einen diskontinuierlichen, zugleich flüchtigen und fixierten Gesichtsausdruck und auf die Wesen, die ihn auf dem Gesicht Albertines hervorgerufen hatten, als sei jemand im Begriff, sie zu fotografieren. Oder sogar, um vor dem Objektiv eine noch aufreizendere Pose einzunehmen. Genau die gleiche wie damals in Dancière, als wir mit Saint-Loup spazieren gingen. Lachend und die Zunge über die Lippen gleiten lassend, machte sie den Eindruck, als necke sie einen Hund. Doch in diesem Augenblick wäre mir dieser Blick, der ihr zumindest etwas Ernsthaftes bis hin sogar zum Leidenden gab, noch beglückend erschienen im Vergleich zu dem hingebungsvoll glücklichen Blick, den sie in Gegenwart der beiden jungen Mädchen hatte. Und ich hätte den verhangenen Ausdruck des Begehrens, das sie manchmal vielleicht verspürte, dem lachenden Ausdruck vorgezogen, den das Begehren, das sie auslöste, bei ihr hervorbrachte. Sie mochte getrost zu verschleiern suchen, dass sie sich dessen bewusst war. Dieses Bewusstsein umfloss sie, umhüllte sie dampfig und wollüstig, gab ihrem Gesicht einen rosigen Schein. Doch wer weiß, ob Albertine all das, was sie in solchen Augenblicken in der Schwebe beließ, was sie umstrahlte und mir solche Leiden verursachte, dann, wenn sie nicht bei mir war, auch weiterhin zum Schweigen bringen würde. Ob sie nicht auf die Annäherungsversuche der beiden jungen Mädchen jetzt, wo ich nicht dabei war, kühner eingehen würde? Gestern fürchtete ich, dass Albertine Madame Verdurin besuchen würde. Jetzt machte ich mir ausschließlich wegen Lea Sorgen. Wer weiß übrigens, ob sie Lea nicht kannte und in ihre Garderobe gehen würde. Und wer garantierte mir, dass Lea Albertine, selbst wenn sie sie nicht kannte, in Balbec nicht jedenfalls bemerkt hatte, dass sie sie nicht wiedererkennen, ihr nicht von der Bühne aus ein Zeichen geben würde, dass sie befugte, sich die Tür hinter den Kulissen öffnen zu lassen. Eine Gefahr scheint leicht vermeidbar, wenn sie erst einmal gebannt ist. Diese war es noch nicht. Zuerst einmal musste ich mich vergewissern, dass Lea tatsächlich in den Trocadero kam. Ich rief Block an, der ebenfalls mit Lea bekannt war. Ich weiß nichts und bin erstaunt, dass dich das interessiert. Ich überlegte mir, dass ich schnell würde hingehen müssen. Dass François schon vollständig angezogen war und ich noch nicht. François, fahren Sie zum Trocadero und kaufen Sie sich eine Eintrittskarte. Suchen Sie Albertine im ganzen Saal. Und übergeben Sie ihr eine Nachricht von mir. Ich legte François ans Herz, mich sofort anzurufen, sobald sie Albertine aus dem Saal geholt hätte. Bringen Sie sie her, ob ihr das nun gefällt oder nicht. Das fehlte gerade noch, dass ihr das nicht gefällt, Monsieur zu besuchen. Ich weiß nicht, ob ihr das so viel Spaß macht, mich zu sehen. Dann müsste sie ja ganz schön undankbar sein. Françoise wurde nun durch Albertine wieder, nach so vielen Jahren, der Tortur des Neides unterworfen, wie einst durch Eulalie bei meiner Tante. Da sie nicht wusste, dass Albertines Situation bei mir nicht von ihr selbst gewünscht, sondern von mir gewollt war, was ich Françoise aus Selbstachtung und um sie zu ärgern nur allzu gern verheimlichte, bewunderte und schmähte sie ihre Gewandtheit, nannte sie gegenüber anderen Bediensteten eine Komödiantin und Schmeichlerin, die mit mir mache, was sie wolle, und nahm sich vor, falls sie jemals einen Riss in Albertines Verhältnis zu mir entdecken sollte, diesen zu erweitern und uns endgültig auseinanderzubringen. Ganz schön undankbar. Aber nein, Françoise, ich finde mich selbst undankbar. Sie wissen gar nicht, wie gut sie zu mir ist. Beeilen Sie sich. Gut. Ich zisch denn jetzt mal los und mit Garacho. Der Einfluss ihrer Tochter begann François' Vokabular ein wenig in Mitleidenschaft zu ziehen. Alle Sprachen verlieren in dieser Weise, durch Hinzufügung neuer Ausdrücke, ihre Reinheit. Für diesen Niedergang in François' Sprechweise, die ich noch aus ihren besten Zeiten kannte, war ich übrigens indirekt mitverantwortlich. François' Tochter hätte die klassische Sprache ihrer Mutter nicht mit dem niedrigsten Jargon korrumpieren können, wenn sie sich darauf beschränkt hätte, Dialekt mit ihr zu sprechen. Wenn beide in meiner Nähe waren und sich private Dinge erzählen wollten, so schlossen sie sich nicht etwa in der Küche ein, sondern errichteten mitten in meinem Zimmer eine unüberwindlichere Barriere, als sie eine noch so fest verschlossene Tür bildet, indem sie Dialekt sprachen. Unglücklicherweise beginnt man eine noch so fremdartige Sprache nach einer Weile zu verstehen, wenn man sie täglich hört. Françoise war untröstlich, dass ich ihren Dialekt verstand. Der Dialekt wurde zu einer wertlosen Verteidigung, und sie begann mit ihrer Tochter ein Französisch zu sprechen, das sehr bald zu dem aus der verkommensten aller Zeiten wurde. Mein Marcel, es wird nett sein, wenn wir beide miteinander ausfahren. Und es wäre noch netter, wenn überhaupt immer nur wir beide miteinander ausfahren würden. Was für Gedanken machen Sie sich bloß, mein lieber Kleiner? Ich hatte eine Frau, die mich beim ersten Wort, das ich ihr aus einer Laune heraus sandte, voller Ergebenheit anrufen ließ, dass sie zurückkommen werde, dass sie sich heimbringen lasse auf der Stelle. Ich war mehr der Herr, als ich geglaubt hatte. Mehr der Herr? Das heißt mehr der Sklave. Ich wartete nicht mehr ungeduldig darauf, Albertine zu sehen. Die Gewissheit, dass sie in einem nahe bevorstehenden Augenblick zurückkommen würde, den ich gern noch hinausgeschoben hätte, erhellte wie ein strahlender, friedvoller Stern eine Zeit, die ich jetzt mit sehr viel größerem Vergnügen allein verbracht hätte. Ich nutzte die Gelegenheit, dass ich noch allein war, zog die Vorhänge halb zu, damit mich die Sonne nicht beim Lesen der Noten stören würde, setzte mich ans Klavier, schlug auf Geratewohl die Sonate von Vinteuil auf und begann zu spielen. Ohne Albertine etwas davon zu sagen, hatte ich beschlossen, am Abend die Verdurins zu besuchen. Wenn mein Leben mit Albertine mich schon daran hinderte, nach Venedig zu fahren, überhaupt zu reisen. Um all dieses brachte mich die Gegenwart Albertines. Gerade um das brachte mich das Leben mit Albertine. Brachte mich darum? Hätte ich nicht viel mehr denken sollen, bescherte mich damit? Wenn Albertine nicht mit mir zusammengelebt hätte, wenn sie frei gewesen wäre, hätte ich mir diese Frauen als mögliche, als wahrscheinliche Gegenstände ihres Verlangens und ihrer Lust vorstellen können. Die Medinetten, die Schauspielerinnen, wie hätte ich sie alle gehasst? Die Versklavung Albertines gab sie der Schönheit der Welt zurück, indem sie mir erlaubte, nicht mehr unter ihnen zu leiden. Sicher, jedes Mal, wenn ich sie gefragt hatte, ob es ihr denn bei mir gefalle, hatte sie mir unweigerlich geantwortet, dass sie nicht wisse, wo sie glücklicher sein könnte. Aber oft wurden diese Worte durch eine Miene aus Wehmut und Zermürbung dementiert und kontrastierten mit gewissen, schnell unterdrückten Aufwallungen von Ungeduld, die in mir die Frage aufwarfen, ob Albertine nicht den Plan gefasst hatte, ihre Fesseln abzuschütteln. Damit Albertine ihre Kette leichter erschiene, hielt ich es für das Geschickteste, sie glauben zu lassen, ich selbst würde sie brechen. Doch im Augenblick jedenfalls konnte ich ihr diesen lügenhaften Plan nicht anvertrauen. Dazu war sie gerade viel zu entgegenkommend vom Trocadero heimgekehrt. Ich überlegte, durch welche neuen Vergnügen ich sie würde ablenken können. Als wir den Plan gefasst hatten, eine Yacht zu kaufen, ein Plan, den Albertine für nicht durchführbar erachtete, und ich selbst auch, immer dann, wenn ich sie für tugendhaft hielt und mir sogleich das Leben mit ihr als ebenso ruinös zu erscheinen begann, wie eine Ehe mit ihr als unmöglich, hatten wir doch tatsächlich, auch wenn sie nicht glaubte, dass ich eine kaufen würde, Elstir um Rat gefragt. Ich glaube nicht, dass Marcel eine kauft, Monsieur. Ich hörte, dass an diesem Tag ein Todesfall eingetreten sei, der mich sehr schmerzte. Der Tod Bergotts. Man weiß, dass Bergotts Krankheit schon lange währte. Seit Jahren schon ging Bergott nicht mehr aus dem Haus. Übrigens hatte er die Gesellschaft nie geliebt. Oder nur für einen Tag geliebt, um sie dann wie alles andere und auf die gleiche Art zu verachten, die ihm eigen war, nämlich nicht etwas zu verachten, weil man es nicht erlangen kann, sondern vielmehr, sobald man es erlangt hat. Er lebte so einfach, dass man gar nicht ahnte, wie vermögend er eigentlich war. Hätte man es gewusst, dann hätte man sich abermals getäuscht, denn dann hätte man ihn für geizig gehalten, während doch niemand jemals so großzügig war wie er. Das war er vor allem gegenüber Frauen. Er entschuldigte sich vor sich selbst damit, dass er niemals so produktiv war wie in einer Atmosphäre, in der er sich verliebt fühlte. Liebe, das ist zu viel gesagt. Die ein wenig im Fleisch verwurzelte Freude hilft bei der schriftstellerischen Arbeit, weil sie andere Freuden nichtig macht, wie zum Beispiel die gesellschaftlichen Freuden, die für jedermann die gleichen sind. Und selbst wenn diese Liebe Enttäuschungen mit sich bringt, so bewegt sie in dieser Weise zumindest auch die Oberfläche der Seele, die sonst Gefahr liefe zu stagnieren. Das Verlangen ist demnach nicht unnütz für den Schriftsteller, indem es ihn zuerst von anderen Menschen fernhält und davon sich ihnen anzupassen und anschließend einer geistigen Maschine Schwung verleiht, die, ist erst ein gewisses Alter überschritten, eine Tendenz zum Stillstand zeigt. Man wird so nicht glücklich. Aber man macht Beobachtungen über die Gründe, die verhindern, es zu sein und die für uns ohne diese jähen Durchbrüche der Enttäuschung unsichtbar geblieben wären. Ein ziemlich leichter Anfall von Urämie war der Grund gewesen, dass Bergott Ruhe verschrieben worden war. Doch nachdem ein Kritiker geschrieben hatte, dass in Vermeers Ansicht von Delft, einem Bild, das er bewunderte und sehr gut zu kennen meinte, ein kleines gelbes Mauerstück, an das er sich nicht erinnern konnte, so gut gemalt sei, dass es, wenn man es für sich allein betrachte, von einer Schönheit sei, die sich selbst genüge, aß Bergott ein paar Kartoffeln, eilte los und betrat die Ausstellung. Er ging an verschiedenen Gemälden vorbei und hatte den Eindruck von Gefühl und Sinnlosigkeit in einer derart künstlichen Kunst, die sich mit den Strömen von Luft und Licht in einem venezianischen Palast oder auch in einem schlichten Haus am Meer nicht messen konnte. Schließlich stand er vor dem Vermeer, den er leuchtender in Erinnerung hatte. Völlig verschieden von allem, was er kannte. Indem er aber dank des Artikels des Kritikers nun zum ersten Mal kleine Personen in Blau bemerkte. Auch, dass der Sand rosa war. Und schließlich das kostbare Material des ganz kleinen gelben Mauerstücks. Er fixierte seinen Blick, so wie ein Kind, das einen gelben Schmetterling fangen möchte, auf das kostbare kleine Mauerstück. So hätte ich schreiben sollen, sagte er. Meine letzten Bücher sind zu trocken, ich hätte mehrere Farbschichten auftragen, meine Sätze an sich schon so kostbar machen müssen wie dieses kleine gelbe Mauerstück. In einer himmlischen Waage erschien ihm auf der einen Schale sein eigenes Leben, während in der anderen das so trefflich in Gelb gemalte kleine Mauerstück lag. Er spürte, dass er unbedacht das Erstere für das Letztere hingegeben hatte. Er wiederholte bei sich: kleines gelbes Mauerstück mit einem Wetterdach, kleines gelbes Mauerstück. Dabei brach er auf einem Rundsofa zusammen. Ein Schlag traf ihn. Er rollte von dem Sofa auf den Boden, wo ihn die herbeigeeilten Besucher und Wächter umstanden. Er war tot. Tot für immer? Wer könnte das sagen? Gewiss, weder spiritistische Erfahrungen noch religiöse Dogmen liefern den Beweis, dass die Seele weiterlebt. Was man sagen kann, ist, dass alles in unserem Leben so geschieht, als wären wir mit einer Bürde von Verpflichtungen, die wir in einem früheren Leben eingegangen sind, in dieses eingetreten. In den Umständen unseres Lebens auf dieser Erde liegt weder für uns ein Grund dafür, sich verpflichtet zu fühlen, Gutes zu tun, zartfühlend zu sein, nicht einmal höflich zu sein, noch für den atheistischen Künstler, sich verpflichtet zu fühlen, 20-mal von Neuem ein Werk zu beginnen, wenn die Bewunderung, die es erregt, so wenig bedeuten wird für seinen Körper, den die Würmer fressen, ein Werk wie das gelbe Mauerstück, das mit so viel Wissenschaft und Raffinesse ein für immer unbekannter, gerade einmal unter dem Namen Vermeer identifizierter Künstler malte. Alle diese Verpflichtungen, deren Einhaltung nicht im gegenwärtigen Leben erzwungen wird, scheinen einer anderen Welt anzugehören, die auf Güte, Gewissen, Opferbereitschaft gegründet ist. Einer von dieser Welt völlig verschiedenen, die wir verlassen, um hier auf Erden geboren zu werden, bevor wir vielleicht in jene zurückkehren, um wieder unter der Herrschaft dieser unbekannten Gesetze zu leben, denen wir gehorcht haben, weil wir ihre Gebote in uns trugen, ohne zu wissen, wer sie dort eingeschrieben hatte. Dieser Gesetze, denen uns alle ernsthafte Arbeit der Intelligenz näher bringt und die allein und höchstens für Dummköpfe unsichtbar sind, sodass die Vorstellung, Bergott sei nicht für immer tot, keineswegs unwahrscheinlich ist. Wie ich schon gesagt habe, hörte ich, dass Bergott an diesem Tag gestorben sei. Und ich wunderte mich über die Ungenauigkeit der Zeitungen, die übereinstimmend, weil sie alle die gleiche Mitteilung wiedergaben, behaupteten, er sei am Vortag gestorben. Nun, am Vortag hatte Albertine ihn getroffen und mir das noch am gleichen Abend erzählt. Ich bin deswegen sogar etwas später gekommen, denn er hatte sich ziemlich lange mit mir unterhalten. Zweifellos war diese Unterhaltung mit mir seine letzte gewesen. Lange Zeit später ging mir auf, dass ich die Zeitungen fälschlich der Ungenauigkeit bezichtigt hatte. Denn an dem fraglichen Tag hatte Albertine keineswegs Bergott getroffen. Die Gefangene. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 1. Leben mit Albertine in Paris. Marcel, Michael Rotschopf. Albertine Simonet, Lilith Stangenberg. Maman, Corinna Kirchhoff. Françoise, Erika Skrotzky. Elstir, Bernd Hahn. Monsieur Block, Wolfram Koch. Mademoiselle André, Svenja Liesau. Stimmen auf der Straße, Anna Gesa Raya Lappe und Sebastian Miro. Telefonfräulein, Claude de Demo. Ton und Technik, Burkhard Pizzalandek, Andreas Völzing, Claudia Peike, Judith Rübenach, John Kroll sowie Nikolaus Löwe und Erik Lehmann. Mischung, Andreas Völzing, Judith Rübenach und John Kroll. Musikaufnahmen, Philipp Knob, Alexander Kolb und Christoph Klaassen. Wissenschaftliche Beratung, Uta Felten. Regieassistenz, Martin Bunz und Konstanze Renner. Komposition, Hermann Kretschmer. Musik, Ensemble Modern, Dirigat, Pablo Drucker. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess und Hermann Kretschmer. Regie, Iris Drögekamp, Hermann Kretschmer. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2020. Dramaturgie Manfred Hess.